Erster im dritten Jahr von König Joachim kam König Nebukadnezar nach Jerusalem. Er belagerte die Stadt. Zweiter Gott gab ihm den König von Juda. Er nahm auch Dinge aus dem Tempel mit. Er brachte alles nach Babylon. Dritter der König sprach mit seinem Diener Aschpenaz. Er sollte junge Männer aus Israel holen. Sie kamen aus guten Familien. Vierter, die Jungen sollten gesund und schön sein. Sie sollten klug sein. Sie lernten die Sprache der Chaldäer. Fünfter, der König gab ihnen jeden Tag sein Essen. Sie lernten 3 Jahre lang. Danach sollten sie für den König arbeiten. Sechster, unter diesen Jungen waren Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Siebter, der Diener gab ihnen neue Namen. Daniel hieß nun Belsasar. Die anderen hießen Sadrach, Mesach und Abednego. Achter, Daniel wollte das Essen vom König nicht essen. Er wollte rein bleiben. Er fragte den Diener um Erlaubnis. Neunter, Gott half Daniel. Der Diener war freundlich zu ihm. Zehnter, aber der Diener hatte Angst. Er dachte, der König wird böse. Er fürchtete um sein Leben. Elfter, Daniel sprach mit dem Wächter. Der Wächter passte auf die 4 Freunde auf. Zwölfter, Daniel sagte, teste uns für 10 Tage. Gib uns nur Gemüse und Wasser. 13. danach siehst du uns an. Vergleiche uns mit den anderen Jungen. Dann entscheidest du. 14. der Wächter hörte auf Daniel. Er testete sie 10 Tage lang. 15. nach 10 Tagen sahen sie gesund aus. Sie sahen besser aus als die anderen Jungen. 16. danach gab der Wächter ihnen kein Fleisch mehr. Sie bekamen nur Gemüse. 17. Gott gab den 4 Jungen viel Wissen. Sie verstanden alles. Daniel konnte auch Träume erklären. 18. die 3 Jahre waren vorbei. Der Diener brachte die Jungen zu König Nebukadnezar. 19. der König sprach mit ihnen. Daniel und seine Freunde waren die Besten. Sie begannen ihre Arbeit beim König. 20. der König fragte sie viele Dinge. Sie waren 10-mal klüger als alle anderen Berater. 21. Daniel blieb dort bis zum ersten Jahr von König Cyrus.